Um Musik aus Detroit und Umgebung ging es heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Die Musik der letzten knapp 10 Minuten kam zuerst von Funkadelic, der Band um George Clinton, die seit Ende der 60er Jahre unerhörte Platten für das Detroiter Label Westbound aufnahmen. Funky Dollar Bill hieß die Nummer vom zweiten Funkadelic-Album Free Your Mind and Your Ass Will Follow aus dem Jahr 1970. Und gerade eben, das war der ehemalige MC5-Gitarrist Wayne Kramer von seinem 95er-Album The Hard Stuff. Eine unschöne Geschichte von einer fast gewalttätigen und sehr beschimpfungsträchtigen Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe von Männern. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Das Schlusswort gehört MC5 und den Stooges mit Iggy Pop und zuvor einem gewissen Dr. Jack van Impe mit einer besonders wichtigen Botschaft über die korrumpierende Einfluss, über den korrumpierenden Einfluss des Rock'n'Roll. An dieser Stelle herzlichen Dank an Aki Viora für seine CDs mit seltener Rockmusik aus Detroit. Hier ist erstmal Dr. Jack van Impe und dann MC5 und The Stooges.